Der tierfreie Nichtraucherhaushalt ist derzeit das entscheidende Qualitätsmerkmal im virtuellen Kaufhaus der Gebrauchtwaren für Minimalisten und Hartz-IV-Empfänger. eBay Kleinanzeigen. Im tierfreien Nichtraucherhaushalt kriegen Sie alles, was Sie nicht brauchen. Und das gebraucht. Die Wasserfilterkanne, das Vintage-Puzzle mit dem zerdrückten Karton, das Fitness-Gummiband und den verschlissenen Kniestuhl. Sowohl beim Verkäufer als auch bei Ihnen wird das Ding ungenutzt herumstehen. Doch es ist billig. Der tierfreie Nichtraucherhaushalt garantiert Ihnen jedoch, dass weder Hundehaare, Spucke oder Katzenkotze dran kleben. Allein das Kauferlebnis ist schon ein Abenteuer und toppt jede Shoppingtour durch die Galerie Lafayette. Sie sitzen also an einem langweiligen Sonntag in der leeren, kalten Straßenbahn und fahren in den äußersten Osten der Stadt. Sie haben über 6 Stunden hinweg Textnachrichten mit dem Verkäufer ausgetauscht, jedoch hat er Ihnen bislang weder seinen Namen noch die Adresse verraten. Das macht die Sache spannend. Sie wissen lediglich, bei welchem Einkaufszentrum Sie aussteigen müssen. Dort in der Nähe muss es sein. Kontaktieren Sie mich nochmal, wenn Sie vor dem Linden-Center stehen, war die letzte Anweisung des geheimnisvollen Anbieters. Sie steigen aus der Straßenbahn und betreten Neuland. Linden-Center, Reno, Taco, Rewe und so weiter, noch nie hier gewesen. Dann gehen Sie online und bitten den Verkäufer, jetzt doch mal allmählich mit Namen und Adresse rauszurücken. Exkurs: Wir leben in einer gefährlichen Gesellschaft. Man muss vorsichtig sein und darf niemand trauen. Anonymität und Unpersönlichkeit ist in allen Lebenslagen zu wahren. Sollten Sie unsicher sein, empfehlen wir einen Volkshochschulkurs zur Umsetzung der neuen Datenschutzverordnung. Ende des Exkurses. Sie stehen also am Sonntagnachmittag in der leeren Straße in einem entfernten Vorort und starren ratlos auf Ihr Smartphone. Ihre Aufgabe ist es jetzt, online zu gehen und den Verkäufer mit einer Textnachricht um Namen und Adresse zu bitten, wenn nötig verschlüsselt. Quälende Minuten vergehen. Irgendwann lassen Sie sich dann von Ihrem Smartphone zur Ahorngasse 14 navigieren, stoßen dabei an einen Laternenmasten und haben keine Lust mehr, weil das alles viel zu lange dauert. Sie stehen vor einem Wohnblock und ahnen, irgendwo hinter einem dieser 100 identischen Fenster liegt in einer staubigen Ecke Ihr ersehntes Vintage-Puzzle mit dem zerdrückten Karton. Ich stehe jetzt vor dem Haus. Wo soll ich klingeln? Texten Sie. Kurz darauf schallen Ihre Schritte im Treppenhaus. Noch kürzer darauf geschieht der Handel. Er dauert 3 Sekunden und benötigt 5 bis 6 genuschelte Worte, den Austausch von ein paar Münzen und die Wohnungstür schließt sich wieder. Käufer und Verkäufer versinken wieder in der Anonymität der Datenschutzgesellschaft. Sie klemmen das Ding unter den Arm und machen sich auf die Heimreise. Der Kick, den sie sich davon versprochen haben, bleibt an diesem Sonntag allerdings aus. In der Straßenbahn betrachten sie zweifelnd ihren zerdrückten Puzzlekarton. Ein Fahrgast schaut interessiert. Sie sagen: Das habe ich aus einem tierfreien Nichtraucherhaushalt.